Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So yesterday we said the first thing you do in suffering and persecution for relation, put it in the context of eternity. Gestern haben wir gesagt, dass das Erste, was du bei Leid und Verfolgung machst, du stellst es in den Kontext der Ewigkeit. The next thing that Peter says is the God of all loving grace. Als nächstes sagt Petrus, der Gott aller liebevollen Gnade. So you put your focus on God and you don't put your focus on the suffering. Du richtest deinen Fokus auf Gott und nicht auf das Leiden. I've learned a secret that is so simple and yet seems to be so hard for people to grasp. Ich habe ein Geheimnis gelernt, das so einfach ist und für die Menschen doch so schwer zu begreifen scheint. And it's a simple secret that whatever you give your attention to and put your focus on is starting to control your life. Es ist das einfache Geheimnis, dass das, worauf du deine Aufmerksamkeit und deinen Fokus richtest, dein Leben zu kontrollieren beginnt. So whenever I go through times that are a little complicated, I don't pay attention, don't give them a focus. Immer wenn ich eine etwas komplizierte Zeit durchmache, schenke ich ihr keine Aufmerksamkeit und konzentriere mich nicht darauf. I put my focus upon God. Ich richte meinen Fokus auf Gott. And especially his character. Und besonders auf seinen Charakter. Now think, if you put your focus on the God of all loving grace, everything will change. Wenn du deinen Fokus auf den Gott aller liebevollen Gnade legst, wird sich alles ändern. But if you put the focus on, oh my goodness, they're persecuting me, I'm suffering the pain. Wenn du dich aber darauf konzentrierst, oh mein Gott, sie verfolgen mich, ich muss den Schmerz ertragen. Then what's going to happen? Was passiert dann? It's going to be the suffering that will start to control your heart. Das Leiden beginnt, dein Herz zu kontrollieren. So I've learned to, in difficult times, to say, God, thank you, Jesus, you're wonderful, everything is beautiful. Ich habe gelernt, in schwierigen Zeiten zu sagen, Gott, ich danke dir. Jesus, du bist wunderbar, alles ist wunderbar. You have not changed. Du hast dich nicht verändert. You're still the God of all loving grace. Du bist immer noch der Gott der liebevollen Gnade. It will help you to navigate totally different through suffering. Das hilft dir, ganz anders durch das Leiden zu navigieren. The third thing that Peter is telling us here to do. Die dritte Sache, die uns Petrus hier aufträgt. Who called you to share in his eternal glory in Christ. Der euch berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit in Christus teilzuhaben. Look. Schau. I really, not that I don't care, but I don't care. Nicht, dass es mir egal wäre, aber es ist mir egal. No, I really don't care how complicated, difficult and painful your suffering seems. Es ist mir wirklich egal, wie kompliziert, schwierig und schmerzhaft dein Leiden zu sein scheint. If you understand that you are called to share in the eternal glory of God in Christ. Wenn du verstehst, dass du dazu berufen bist, an der ewigen Herrlichkeit Gottes in Christus teilzuhaben. Every single suffering that you could go through really looks like almost insignificant. Sieht jedes einzelne Leiden, das du durchmachen könntest, wirklich fast unbedeutend aus. See, people in the sports world have learned that. Die Sportler haben das gelernt. When the pain of the training is very, very high. Wenn die Trainingsschmerzen sehr, sehr groß sind. They start to think about the gold medal. Fangen sie an, an die Goldmedaille zu denken. That energizes them, that gives them new strength. Das spornt sie an, gibt ihnen neue Kraft. Changes their focus. Und verändert ihren Fokus. So think you are called to share with God's eternal glory through all eternity that will never stop. Denke also daran, dass du dazu berufen bist, bis in alle Ewigkeit an Gottes ewige Herrlichkeit teilzuhaben, die niemals aufhören wird. According to the glory, the suffering becomes very little. Im Verhältnis zur Herrlichkeit sind die Leiden sehr unbedeutend. Paul understood the same thing that Peter is telling us here. Paulus hat dasselbe erkannt, was Petrus uns hier sagt. In one of my favorite Bible verses in Romans chapter 8. In einem meiner Lieblingsverse in Römer Kapitel 8. Paul said, I consider that the momentary suffering are nothing compared to the glory that awaits us. Sagt Paulus, ich halte die momentanen Leiden für nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf uns wartet. The glory that is waiting for us is so big that even the most intense suffering is nothing compared to it. Die Herrlichkeit, die auf uns wartet, ist so groß, dass selbst das intensivste Leiden nichts im Vergleich zu ihr ist. And then I think it's so beautiful that the Passion puts in the next statement. Ich finde es so schön, wie die Passion die nächste Aussage formuliert. That God will personally and powerfully restore you. dass Gott euch persönlich und kraftvoll wiederherstellen wird. So, it's not God is somewhere distant and he doesn't even care what you go through. Gott ist also nicht irgendwo in der Ferne und es ist ihm völlig egal, was du durchmachst. No, but he understands, he feels and he is personally involved in your life. Nein, er versteht, er fühlt mit und er ist persönlich an deinem Leben beteiligt. This is something that we always have to come back to. Das ist etwas, worauf wir immer wieder zurückkommen müssen. I keep telling people, just stay close to God. Ich sage den Leuten immer wieder, bleib einfach nah bei Gott. Understand that God is not some distant religious figure who doesn't care about what you feel. Begreife, dass Gott keine ferne religiöse Figur ist, der es egal ist, was du fühlst. Who doesn't care what you walk through at this very moment. Der es egal ist, was du in diesem Moment durchmachst. He really, really, really does care. He's personally interested in every single step that you take. Es ist ihm wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Er ist an jedem einzelnen Schritt, den du machst, persönlich interessiert. So he doesn't send some angel to restore you. He does it personally. Er schickt also nicht irgendeinen Engel, um dich wiederherzustellen, sondern er tut es persönlich. But look. Aber schau. He doesn't just personally restore you, he powerfully restores you. Er stellt dich nicht nur persönlich wieder her, er stellt dich kraftvoll wieder her. And you know that the power of God is greater than any suffering you can ever go through. Und die Macht Gottes ist größer als jedes Leiden, das du jemals durchmachen kannst. And I just like how Peter says it, that he will make you stronger than ever. Mir gefällt, wie Petrus sagt, dass er dich stärker als je zuvor machen wird. I think I was still a teenager when I grasped this truth. Ich glaube, ich war noch ein Teenager, als ich diese Wahrheit begriffen habe. That every single trial that I walked through in the right way with the right attitude. Jede einzelne Prüfung, die ich auf die richtige Weise und mit der richtigen Einstellung durchstehe. It makes me much stronger. Macht mich viel stärker. When I look back at my life today, I have honestly, I have to tell you. Wenn ich heute auf mein Leben zurückblicke, muss ich ehrlich sagen. That the trials have formed me. Dass die Prüfungen mich geformt haben. They made me stronger. Sie haben mich stärker gemacht. Many times in the middle of the trial, I didn't even understand what it was all about. Oftmals habe ich mitten in der Prüfung gar nicht verstanden, worum es eigentlich ging. But looking back, I realized, oh, I was in the gym. I was getting myself stronger for the big one. Aber rückblickend habe ich erkannt, oh, ich war im Fitnessstudio, um mich für die große Prüfung zu wappnen. So think about this statement. Denk also über diese Aussage nach. If every single trial makes you stronger if you react right, wenn jede einzelne Prüfung dich stärker macht, wenn du richtig reagierst, then if there's no trial, you will stay the same weak person as you are right now. Dann wirst du ohne Prüfung dieselbe schwache Person bleiben, die du jetzt bist. I want to be stronger every single week of my life until the end. Ich will jede einzelne Woche meines Lebens bis zum Ende stärker werden. See, I said to the Lord. Ich sagte zum Herrn. I said, I don't want to start strong and finish weak. Ich will nicht stark anfangen und schwach enden. I had such a long, hard Christian life, served you for 45 years, it's time to retire, I'm so weak. Ich hatte so ein langes, hartes christliches Leben. Ich habe dir 45 Jahre lang gedient. Es ist Zeit, in den Ruhestand zu gehen. Ich bin so schwach. No, the Christian message is you're going to get stronger and stronger and stronger. Nein, die christliche Botschaft lautet, du wirst stärker und stärker und stärker. You change from glory to glory to glory to glory. Du gehst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.